frohe Hoffnung hemme deine Klage, du sonst verwaisete Gemeine, an diesem deinen Freudentage, und jauchze und erscheine mit Danken vor das Angesicht des Gottes, der ihr den Verlust vergütet. Die Wunde heilt, die ihr dir schlug, dir einen Lehrer gibt, der seine Hand dir bietet, wie der Entschlafene dich zu sühnen und den die besten Gaben zieren, der schon sein ganzes Herz dir weist und der sich freut, dass du ihm dein Vertrauen schenkest, dein Herz zu seinem Herzen lenkest. O singe Freudenlieder und von dem Freudenton erschall dein Tempel wieder.